Sie hören Popstop, das Musikradio, jetzt mit A Day in the Life of Carlos Santana, der 8. April 2000. Am Mikrofon Frank Laufenberg. Schöne Kombination. Tina Turner zusammen mit Carlos Santana und der Nummer The Game of Love. Es geht also um Carlos Santana und um den 8. April des Jahres 2000, genau 15 Jahre her. Kommen wir gleich zu. Aber wir gehen nochmal zurück in den August des Jahres 1969. Woodstock Festival. Die Blumenkinder hatten die Sonne im Herzen und den Regen über sich. Unbeirrt lauschten sie den angesagten Interpreten. Ob die nun bekannt waren oder nicht, Etliche der Künstler bekamen für ihre Auftritte eine absolut miese Gage. Andere sahnten richtig ab. Der bestbezahlte Interpret bei Woodstock war mit einem Honorar von $18,000, was auch nicht viel ist, Jimi Hendrix. $15,000 erhielten Platz bei den Tears, John Baez und Creedence Clearwater Revival. Die kassierten jeweils $10,000. Die Gage von Joe Cocker, Tim Hardin, Melanie Shanana und Santana, $0. Diese Interpreten betrachteten das Festival als Werbung für sich. Da das Publikum trotz des Regens gut drauf war, machten die klimatischen Bedingungen den Künstlern auch wenig aus. Vor dem Auftritt von Santana ging mal wieder ein Regen nieder, der sich gewaschen hatte. Das Publikum sang einen sogenannten Rain Chant und die Gruppe Santana griff den Rhythmus auf und langsam aber sicher glitten sie über in den Titel Soul Sacrifice. Nach dem Festival war Santana in den gesamten USA im Gespräch. Die Investition hatte sich gelohnt. Santana verschmolz in genial zündenden Jazz mit Latin, Salsa mit Samba, Blues mit Hard Rock. Im November 1969 erschien das Debütalbum der Band und brachte es dank der Promotion durch Woodstock bis auf Platz 4 der US-Charts. Auf diesem Album war die Nummer Jingo, die erste Hitnotierung der Gruppe in den Single-Charts. mich erinnern, auch im deutschen Radio ist das Ding wirklich oft gelaufen. Jingo mit Santana. Carlos Santana wurde 1947 geboren in Mexiko und war eins von sieben Kindern des Mariachi-Spielers José Santana. Schon in jungen Jahren spielte er in den Kneipen und Bordellen in den Vergnügungsvierteln der Grenzstadt Tijuana. Er spielte Gitarre. 1962 zog die gesamte Familie nach San Francisco. Im Oktober 1966 gründete er mit einigen Freunden die Santana Blues Band. Nach 1970 ging Santanas Karriere steil nach oben. Im Frühjahr 1970 kam mit Evil Ways der erste Top-10-Erfolg und noch im selben Jahr mit Black Magic Woman der vorerst letzte. Nummern wie Oye Como Va, Se Acabo, Europe, Aquamarine, Samba de Sausalito oder vor allen Dingen Samba Party hätten höchste Hitparadennotierungen verdient gehabt. Auf der anderen Seite sind es vorwiegend die LPs dieser Band gewesen, die erfolgreich waren. Schon die erste LP aus dem Jahr 1969 verkaufte sich 2 Millionen Mal. Abraxas 1970 gar 4 Millionen Mal. Die Erfolge des Ausnahmegitarristen Santanas gehen mit immer wieder wechselnden Musikern bis in die heutige Zeit. Von diesem Album Abraxas möchte ich Ihnen hier mal diese Nummer vorspielen, Black Magic Woman. Sie hören Popstar, das Musikradio. Für viele Menschen hier in Deutschland speziell die bekannteste Aufnahme von Santana. Samba für dich heißt dieses Stück oder eben Samba Partie. Hier im Chat sehe ich, einige sind gerade von diesen älteren Stücken gut begeistert oder voll begeistert und sagen, das ist doch noch was. Klammer Blues Time, schreibt Gudi hier. Wenn Sie auch in den Chat wollen, kommen Sie ins Internet, gehen Sie einfach auf popstop.eu und dort gehen Sie in den Hörerchat und schon sind Sie bei uns hier auf der Seite. Wir waren also bei Samba Partie und danach kam noch eine Nummer, die hieß Everybody's Everything, Ende des Jahres 1991. Das war nochmal an Platz 12 in der amerikanischen Hitparade. Und da war es zumindest für die Hitparaden erstmal zu Ende, zumindest für die Single-Hitparaden. Aber dafür liefen eben seine Alben gut. Auf dem Album Welcome war eine richtig tolle Nummer, die hieß Samba de Sausalito. Sausalito, ein kleiner Ort in der Nähe von San Francisco. Dieses Album Welcome war auf Platz 8 in der britischen Hitparade, 25 in den USA und 29 hier in Deutschland. Hier ist dieser Samba de Sausalito. Wäre das wohl ein bisschen zu jatzig gewesen, diese Aufnahme hier, Samba de Sausalito. Ein weiteres Erfolgsalbum war dann Amigos, das erschien im Jahre 1976 und war wieder ein Top-10-Hit in den USA und war auch erfolgreich in Deutschland hier, Platz 8 und auch in Großbritannien. Und auch darauf war wieder eine Nummer, die hätte man sehr wohl als Single auskoppeln können. Ich weiß gar nicht, ob man das damals gemacht hat, ich bin mir nicht sicher. In den Hitparaden jedenfalls hat dieser Titel keine Spuren hinterlassen. Insofern, Hitpotenzial war da und wenn es eine Single war, dann wurde es eben nicht ausgeschöpft. Hier kommt von diesem Album Amigos die Nummer Europe, Earth Cry, Heaven's Smile. Also fast weg aus den Single-Charts. Und fast 15 Jahre war Carlos Santana nicht mehr in den Single-Charts oben zumindest aufgetaucht. Dann plötzlich Smooth. Und mit Smooth kam eine neue Platte und eine neue Generation von Käufern und Fans von Carlos Santana in die Charts und in die Plattenläden. Rob Thomas von der Gruppe Matchbox 20 war der Sänger und diese Platte stieg dann hoch bis auf Platz 1 in den US-Charts. Großes Erstaunen, denn Santana hatte noch nie eine Nummer 1 in den US-Single-Charts gehabt. Ab dem Beginn seiner Plattenkarriere 1969 bis 1990 war Carlos bei der Plattenfirma CBS unter Vertrag. Dann in den 90ern bei Polygram und schließlich ganz ohne Plattenvertrag. Bei der CBS hatte Carlos mit dem Fuchs Clive Davis zusammengearbeitet. Und der hatte sich inzwischen seine eigene Plattenfirma Arista Records aufgebaut und der nahm ihn nun unter Vertrag. Und der war es auch, der ihm empfahl, mal ein Album mit aktuellen, erfolgreichen jungen Künstlern aufzunehmen. Das macht den Frischling dann bei den älteren Plattenkäufern bekannt und den All-Star, wenn man den All-Star, Santana bei den Jüngeren. Ein Plan, der aufging. Zuerst erschien also Smooth. Dann kam Maria Maria, auch wieder eine Nummer 1, aber machen wir jetzt erstmal Smooth. Forget about it. Und dann kam eben jener 8. April des Jahres 2000, heute vor genau 15 Jahren. Es gab eine neue Nummer 1 in der amerikanischen Hitparade und das war die Nummer Maria Maria mit Santana. Die Platte erreichte Platz 1 in der Hitparade in den USA, Platz 1 in Deutschland, Platz 6 in Großbritannien, Platz 1 in den USA ab dem 8. April 2000 für sage und schreibe 10 Wochen. Turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Getaway Blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem, she living a life just like a movie star. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later. Wirklich eine ganz clevere Sache, die Clive Davis damals Santana empfohlen hat. einfach so aktuelle Musiker zu nehmen, eben Refugee Camp oder Wyclef Jean, der hier mitgemacht hat bei dieser Aufnahme Maria Maria. Und davor Smooth mit dem Jungen von der Gruppe Matchbox 20, die zu diesem Zeitpunkt überaus erfolgreich war in den USA. Also sehr clever gemacht. Und beide Titel waren auf dem Album Supernatural. Das erschien auch in den USA, wurde Nummer 1 in Deutschland, wurde Nummer 1 in Großbritannien. Anfang 2001 war das Ding schon 14-fach Platin. Das heißt, da sind schon 14 Millionen Platten verkauft worden. Insgesamt wurden bis 2003 25 Millionen Platten verkauft. Aber dann kam eben 2000 die Grammy-Verleihung des Jahres. Und da wurde das Album mit 10 Nominierungen bedacht. Das gibt es schon mal, dass man so viele Nominierungen hat. Das bedeutet ja nicht, dass man dann nachher wirklich den Grammy bekommt. Aber an diesem Abend ist wirklich alles anders gewesen, als es sonst war. Dieser Abend des 23.02.2000 wurde zu einem Triumph für Carlos Santana. An 9 Grammys war er beteiligt. Album des Jahres und Rockalbum Supernatural. Platte, Song des Jahres, Pop mit Gesang, mit Smooth. Pop Duo oder Gruppe mit Gesang, Maria Mario. Pop Instrumental, El Farol, Rock Duo oder Gruppe mit Gesang, Put Your Light On mit Everlast als Gast und Rock Instrumental, The Calling mit Gast Eric Clapton. Wenn man sich heute dieses Album anschaut, sagt man, Mensch, das ist ja richtig untergegangen, dass damals Carlos Santana auf diesem Album mit Eric Clapton spielte. Eben, weil man sich so um diese anderen Titel bemüht hat und gekümmert hat, hat man immer gesagt, ach was, ach Clapton? Clapton spielt da auch noch mit? Hier ist mal diese Nummer. Santana und Eric Clapton machen The Calling. Thank you. The Calling, Santana zusammen mit Eric Clapton. 2002 gab es dann eine weitere Singleplatte, die in die Charts kam. Michel Branch und Santana machten The Game of Love. Am Anfang dieser Sendung spielte ich diesen Titel, aber eben nicht mit Michel, sondern mit Tina Turner. Das Ganze war vom Album Shaman. Dann kamen weitere Single-Erfolge. Erstaunlicherweise immer noch neben den erfolgreichen Alben schaffte es Santana jetzt immer mal wieder so ein Ding in die Hitparade zu bringen. Aber eben nicht mit seinen Sachen, sondern eben, weil irgendjemand mitsang. Der Chad Kroeger sang dann mal mit oder eben Michelle und so weiter. Hier habe ich noch eine schöne Nummer von Santana aus dem Jahre 2007. Er zusammen mit Chad Kroeger und der Nummer Into the Night. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, zu dieser Single erschien dann auch so wieder mal eine Zusammenfassung der Hits als Ultimate Santana. Manchmal hat man so das Gefühl, wenn die Plattenfirma hingeht und sagt dann, jetzt kommen die größten Hits von dem und dem, dann wechselt er entweder die Plattenfirma oder sie glaubt nicht mehr an den Künstler, weil sie sagen, ah, jetzt fassen wir lieber nochmal die Hits zusammen und damit ist diese Sache dann erledigt. Aber in diesem Fall war Ultimate Santana nochmal ein riesengroßer Erfolg, vor allen Dingen hier in Deutschland. Die Fans von Santana sind hier auf jeden Fall zu finden. Dann folgten weitere LPs und dann kam ein Album, das hieß Shape Shifter. Das heißt so viel wie Gestalt- oder Formwandler. Das war ein merkwürdiges Album, denn hier ein gewisser Mike Merten schrieb eine Rezension in der Zeitschrift plattentest.de. Kann es da Zufall sein, dass die knappe Stunde Musik auf Shapeshifter in etwa genauso einnehmend ist wie die der Panflöten-Indianer aus den Fußgängerzonen? Was immer Santana sich dabei gedacht hat, er ist entweder in einem Anfall von künstlerischer Überambition dem Erdboden entschwebt oder ihm ist seine Musik mittlerweile egal, solange sie nur als Mittel zum Zweck der stolz vorgetragenen Philanthropie taugt. Das Endprodukt lohnt allerdings kaum die Frage nach den Gründen. Shape Shifter ist ein belangloses Stück aneinandergereihter Gitarrenimprovisation, zusammengehalten von einer lustlosen Rhythmusgruppe und eingestreuten Keyboardflächen. Bruchteile einzelner Songs gingen vielleicht noch als Soli auf einer mittelprächtigen Hardrock-Platte durch. In der Regel macht sich aber zähe Langeweile auf Telefonschleifen-Niveau breit. Das gilt für 12 der 13 Stücke. Auf dem verbleibenden singt jedoch jemand im Spanisch, und zwar singt der Corazon. Nee, Corazon war das nächste, was erschien. Und auf Corazon war da nochmal ein Titel, der hieß Iron Lion Sein. Und den kennt man von Bob Marley. Und hier, in diesem Fall, ist Santana hingegangen, hat den Sohn von Bob Marley genommen und singt mit ihm zusammen diese Nummer Iron Lion Sein. Und das war es dann auch schon in dieser Sendung. Eine Stunde lang ging es um Santana, ging es um einen einzigen Tag im Leben von Carlos Santana, nämlich um den 8. April des Jahres 2000. Heute vor ganz genau 15 Jahren. Das war's. Musikzusammenstellung unter Mikrofon Frank Laufenberg. Iron Lion Sein. Bob Marley, Sohn Ziggy Marley mit Santana. Historias, revolucionario en busca de victoria.